Ich bin nicht wie alle anderen auch. Ach ja? Ich hab wirklich Reife. AIDS? Du hast diese Schwulenkrankheit? Alle in den Sarg! Alle in den Sarg! Alle in den Sarg! Alle in den Sarg! Alle in den Sarg! Ja, AIDS. Was wollen deine Helfer erzählen? Sperma. Wisch sofort weg. Sieht ja schon als ordentlich aus. So Appetit? So eine Kombi-Protobat scheint ja gut zu bekommen. Schau mal. Hier. Die Werte haben sich verbessert. Zugenommen hast du auch. Rat ihn nicht näher zu kommen. Ich hab nämlich AIDS. Wenn es sein muss, dann beiß ich einfach zu. Warten bringt dich um. Ich bring an diesem schwarzen Tag alle in den Sarg. Der Körper wirkt so zart und karg. Alle in den Sarg. Ich bring an diesem schwarzen Tag alle in den Sarg. Der Körper wirkt so zart und karg. Alle in den Sarg. Ihr Geist ist warm und fühlt sich gut. Im Boot gebeugen nach der Flut. Zum Abschied nehm ich ihre Jacke an. Aber ich finde, dass es besser ist, wenn du dich nicht mehr mit diesem Jan triffst. Das ist zu gefährlich.